Freiheit, wo wir gerade beim Thema sind. Ihr glaubt, ihr könnt euch alles leisten. Was glaubt ihr, wer wir sind? Was glaubt ihr, wer wir sind? Woher nehmt ihr euch das Recht, einfach Steuern zu verschwenden? Will man das hier nicht seht, ja, dann muss man eben spenden. Ihr seid heuchlerisch genial und euch zu leben ist ne Qual. Aber eins, das ist gewiss, alle vier Jahre ist ne Wahl. Ist ne Wahl. Ist ne Wahl. Ist ne Wahl. Ist ne Wahl. Ist ne Wahl. Steuern über Steuern, wohin soll das noch führen? Arbeiten wie Sklaven, ohne Gesetze zu beheben. Leben oder stirben, ist es das, wovon ich sprecht? Mensch, ich frag euch, findet ihr es gerecht? Steuern über Steuern, wohin soll das noch führen? Arbeiten wie Sklaven, ohne Gesetze zu beheben. Leben oder stirben, ist es das, wovon ich sprecht? Mensch, ich frag euch, findet ihr es gerecht? Steuern, Beiträge, alles rauf und die Multis machen mit. Tabak hier und Benzin da, den Pokern sind sie fit. Zählt das fällt nicht auf, ja, die kriegen's nie gerafft. Aber bald ist ja Wahl, dann haben wir's vielleicht geschafft. Doch wen soll man heute wählen, ohne Wiederwahl zu gehen? Gibt es wirklich keine Menschen, die zu ihren Worten stehen? Steuern über Steuern, wohin soll das noch führen? Arbeiten wie Sklaven, ohne Gesetze zu beheben.